Kundgabennummer 4108 vom 21.08.1947. Hinweis auf Geschehen. Chaos. Baldiges Kommen. Erwartet mein Kommen bald, denn es ist nicht mehr viel Zeit bis zum Ende. Ihr werdet in Kürze Dinge erleben, die euch bestätigen, was meine Liebe euch lange schon kundgetan hat, dass die letzte Phase vor dem Ende bereits ihren Anfang genommen hat. Ihr werdet euch fragen, weshalb ich noch solches Unheil zulasse, warum ich so große Not über die Menschen kommen lasse. Und immer nur kann ich euch die Antwort geben, dass es nötig ist für die Menschheit, die mich noch nicht erkannt hat und jegliches Geschehen nur mit irdischen Augen betrachtet, niemals aber die geistige Entwicklung des Menschen damit in Zusammenhang bringt. Es sind unwiderruflich die letzten Wehen und unwiderruflich kommt auch bald das Ende. Und immer wieder weise ich euch Menschen darauf hin, solltet ihr doch nicht weltlich gerichteten Sinnes durch das Erdenleben gehen, das nur noch kurze Zeit währet und für euch noch von größter Bedeutung sein kann, so ihr euch noch in letzter Zeit auf eure Bestimmung besinnt und ihr entsprechend das Leben ausnützet. Ihr Menschen seid jedoch lau und gleichgültig meinen Ermahnungen und Warnungen gegenüber, denn ihr glaubet nicht an mein Wort. Und ich kann euch keine weiteren Beweise geben von der Wahrheit meines Wortes, denn ihr müsstet ohne Einfluss den rechten Weg gehen. Ihr müsstet von selbst euch getrieben fühlen, das zu tun, was mein Wille ist, ansonsten ihr nicht reifen könntet an euren Seelen. Doch einen offensichtlichen Beweis könntet ihr aus dem kommenden Geschehen entnehmen, denn ich trete euch dadurch außergewöhnlich nahe, mich offenbarend denen, die Kunde haben von meinen Gnadengaben. Und ihnen also diese bestätigend, so dass sie mich erkennen können. Und dies sage ich euch, die ihr mir dienen wollet, mit Bestimmtheit, dass ihr keine lange Lebensdauer mehr habt und dass euch eine Mission obliegt, die keinen Aufschub mehr duldet. Und dass ihr um dieser Mission willen euch zuvor überzeugen sollet von der Wahrheit meines Wortes, auf dass ihr dieses ohne jegliche Hemmung verbreiten könnet. Und so werdet ihr alles in Erfüllung gehen sehen, was ich euch verkündet habe in Wort und Schrift. Und ihr werdet die Welt verachten lernen und euch eingehender mit dem geistigen Reich befassen, zu eurem Vorteil, zur Umgestaltung eurer Seele. Mir stehen zahllose Lichtwesen zur Verfügung und durch diese wirke ich immer wieder auf euch Menschen ein, indem ich eure Gedanken ständig auf das Kommende hinlenke, indem ich euch so lange durch Not und Elend gehen lasse, bis ihr selbst einen Untergang der Erde herbeisehnet, um den harten Bedrängungen durch die Mitmenschen zu entgehen und dann bereitet ihr euch auch langsam auf das Ende vor. Denn nun glaubet ihr daran und bemüht euch, mir zum Wohlgefallen auf Erden zu leben. Ein unbeschreibliches Chaos wird die Zeit ablösen. Und dann erwartet vertrauensvoll meine Hilfe aus der größten Not. Denn ich habe sie euch zugesichert und lasse euren Glauben nicht zu Schanden werden. Und also habet ihr durch diese meine Worte die größte Sicherheit, dass euch kein Leid geschehe, wenngleich von allen Seiten es an euch anstürmen wird. Ihr aber müsstet mir eure Liebe geben, und so ihr mich liebet, werdet ihr nach mir verlangen. Und darum komme ich, um euch zu holen von der Stätte des Verderbens in mein Reich, wo ihr nimmermehr verfolgt werdet, wo nur ich allein herrsche, und dem Bösen kein Zutritt gestattet ist. Und alle Not wird zu Ende sein für die Gläubigen, für die anderen aber wird die Not erst anheben, wie ich es verkündet habe. Sie werden verdammt werden in die Finsternis. Sie werden gebannt werden auf der neuen Erde in Schöpfungen, die ihr euch nicht vorstellen könnet, bis ihr selbst die neue Erde beleben werdet. Amen.